die Predigt aus dem 1. Thessalonicher Brief, und zwar im Kapitel 2, die Verse 17 bis 20. Da schreibt der Apostel Paulus: Zurück zu uns und unserem Ergehen, Geschwister. Obwohl wir doch nach unserer Abreise nur äußerlich von euch getrennt waren, nicht in unseren Herzen kamen wir uns wie verwaist vor und sehnten uns so sehr nach euch, dass wir schon bald alles unternahmen, um euch wiederzusehen. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal, doch der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht gerade ihr es. Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir wissen, dass dein Wort wahr ist und dass es heilig ist. Und du weißt auch, Herr Jesus Christus, ich kann nicht einfach hier eine Predigt machen, sondern was wir brauchen, ist, dass du, der lebendige Gott, wirklich dein Wort nimmst und jetzt durch mich sprichst. Herr Jesus Christus, wir wollen von dir hören. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns das schenkst mit deinem Heiligen Geist. Komm hinein mit deiner Liebe, mit deiner Heiligkeit, deiner Freude, deiner Freiheit und segne du uns mit deinem Wort in Jesu Namen. Amen. Wir sind in der Predigtreihe im 1. Thessalonicher Brief. Wir haben den Titel Hoffnung und wir haben schon davon gesprochen, dass Hoffnung so wichtig ist. Wenn man ein bisschen Hoffnung hat, dann kann es gut werden. Und diese Christen in Thessalonich, die haben sich ausgezeichnet durch ganz viel Hoffnung in ihrem Leben. Und heute schauen wir mal einen anderen Aspekt an, und zwar schauen wir uns die Beziehungen an in dieser Gemeinde in Thessalonich. Was für Beziehungen hat man denn in der Gemeinde, wenn man so richtig geprägt ist von ganz viel Hoffnung? Der erste Punkt, den wir uns heute Morgen anschauen werden, ist im Vers 17: Wir sehnten uns so sehr nach euch. Wir sehnten uns so sehr nach euch. Der zweite Hauptpunkt ist: Der Satan hat uns gehindert, Vers 18. Und dann drittens: Ihr seid unser Stolz und unsere Freude, die Verse 19 bis 20. Zunächst mal zum ersten Hauptpunkt: Wir sehnten uns so sehr nach euch. Lass uns nochmals reinschauen in den Vers 17. Da schreibt Paulus: Zurück zu uns und unserem Ergehen, Geschwister, obwohl wir doch nach unserer Abreise. Das heißt, er spricht hier von Ergehen, unserem Ergehen und unserer Abreise. Das ist ziemlich beschönigend, wie der Paulus das hier beschreibt. Wir erinnern uns, dieser Brief wurde geschrieben 49 nach Christus. Paulus, Timotheus, Silas, die waren nach Thessalonich im Norden von Griechenland gekommen, hatten diese Gemeinde gegründet, haben den Menschen von Jesus Christus erzählt. Einige sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann ist Widerstand aufgekommen und sie mussten die Stadt verlassen, sie mussten flüchten. Das heißt, wenn er schreibt von ihrer Abreise, das klingt ziemlich beschönigend. Tatsächlich mussten die fliehen, weil sie um ihr Leben fürchten mussten. Nur weil sie eben den Menschen von Jesus Christus erzählt haben und vom Evangelium. Und dann heißt es hier im Text weiter: Obwohl wir doch nach unserer Abreise nur äußerlich von euch getrennt waren, nicht in unseren Herzen. Und ich glaube, das drückt schon mal einiges aus von den Beziehungen, die die Christen in Thessalonich gehabt haben, auch mit denjenigen, die die Gemeinde gestartet haben, mit Paulus, Timotheus und Silas. Wir waren nur äußerlich getrennt, aber nicht in unseren Herzen. Wie gesagt, sie konnten zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Thessalonich sein, weil es zu gefährlich war für ihr Leben. Sie waren woanders gewesen, aber sie sagen, oder Paulus schreibt hier: Wir waren aber nur äußerlich getrennt, dass euch das bewusst ist. Im Herzen sind wir absolut mit euch dabei. Warum? Weil wir euch zutiefst lieben. Wir lieben euch zutiefst. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ich 25 Jahre alt war, da war ich fertig gewesen mit meinem Studium, hatte meine wunderbare Frau Elisabeth geheiratet und wir sind dann in Stuttgart am Flughafen gesessen, um nach Amerika zu ziehen. Und ich kann mich daran erinnern, wie mein Vater und meine Mutter da gewesen sind. Und als ich zum letzten Mal meine Mutter umarmt habe, und ich wusste damals nicht, werden wir irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückziehen. Das war zu dem Zeitpunkt ganz offen und unklar. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie das ist, wenn man seiner Mutter so Tschüss sagt und sie wirklich einfach zum letzten Mal drückt und umarmt und weiß, es wird ein Ozean zwischen uns liegen. Aber ich kann euch sagen, auch als wir in den USA gewesen waren, waren wir nur äußerlich getrennt, im Herzen waren wir ganz eng verbunden. Das heißt, natürlich haben wir viel telefoniert, natürlich sind die zu Besuch gekommen, natürlich sind wir nach Deutschland zu Besuch gekommen, aber das ist so dieses äußerlich getrennt, zwei verschiedene Kontinente, aber im Herzen sind wir absolut zusammen. Und das ist das, was Paulus sagt, das drückt diese Beziehungen aus in einer Gemeinde, wo die Menschen voller Hoffnung sind, weil sie solche Beziehungen haben, voller Liebe. Und wir sehen es dann hier im Text, Paulus wird noch deutlicher. Er sagt dann im Vers 18, also wie gesagt, wir waren nur von euch getrennt, äußerlich nicht in unseren Herzen, kamen wir uns wie verwaist vor und sehnten uns so sehr nach euch, dass wir schon bald alles unternahmen, um euch wiederzusehen. Das heißt, er sagt, wir sind nur äußerlich getrennt, nicht in unseren Herzen, aber er sagt, wisst ihr, wie es uns geht? Wir kommen uns so vor, wie wenn wir so richtig verwaist sind, wenn wir nicht in eurer Gegenwart sind. Wir kommen uns verwaist vor. Warum? Wir haben uns so sehr nach euch gesehnt, euch zu sehen, dass wir schon bald alles unternommen haben, dass wir möglichst euch wieder sehen können. Und ich denke, das drückt etwas aus von der Tiefe der Beziehungen, die die Christen in der Gemeinde in Thessalonich gehabt haben. Beziehungen mit ganz tiefer Liebe und Herzlichkeit. Und das ist nicht überraschend, das ist doch genau das, was der lebendige Gott tut. Wenn dich jemand überschütten kann mit Liebe und Herzlichkeit, dann ist es der lebendige Gott in Jesus Christus. Und wenn du hast es erleben dürfen oder vielleicht noch erleben wirst, das wird dich verändern. Da wirst du sagen, weißt du was, da kann ich nicht mehr so kalt mit den anderen umgehen. Dann möchte ich auch wirklich eine Tiefe und eine Liebe und eine Herzlichkeit miteinander haben. Und das ist genau das, was Gemeinde Jesu Christi, Gemeinde Gottes auszeichnen sollte. Wir sehen es auch ein paar Verse vorher. Da schreibt Paulus, so sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Also er schreibt Paulus, Timotheus, Silas an die Christen Thessalonich, so sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen, ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Das drückt etwas aus. Das Evangelium ist einfach, kurz gesagt, die Nachricht, dass Jesus Christus dir vergeben kann und dir gerne auch alles vergibt. Warum? Wenn du im Glauben zu ihm kommst, weil er sein Leben für dich gegeben hat, stellvertretend für dich gestorben, auferstanden ist, das ist die Freudenbotschaft pur. Und er sagt hier, so großartig es war, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus mit euch zu teilen, so wunderbar war es auch, das ganze Leben mit euch zu teilen. Das heißt, die sind nicht einfach nur in den Gottesdienst gekommen, wieder nach Hause gegangen und das war es dann. Die haben ganz tiefe Gemeinschaft, ganz tiefe Beziehungen gehabt, voller Liebe und Herzlichkeit. Sie haben wirklich ihr Leben geteilt. Und die Frage ist, wie können wir das heute in 2018 in Grünwald und München machen? Und ich denke natürlich, Sonntag ist ein Tag, an dem wir das besonders machen können. Im Grunde genommen, was wir hier machen, ist, dass wir sonntags immer wieder Gott feiern und sagen, du bist so großartig. Aber es ist auch ein großes Familienfest. Ein Familienfest, wo wir zusammenkommen. Ich möchte Mut machen zu sagen, ich bringe mich in irgendeinen Bereich ein, in irgendeinem Team hier bei der Gospel Church arbeite ich mit. Nimm dir auch Zeit nach dem Gottesdienst. Heute haben wir das Sommerfest danach. Es gibt ein bisschen was zu essen. Vielen Dank an alle, die das vorbereitet haben, die was mitgebracht haben. Eine tolle Möglichkeit, Beziehungen zu vertiefen. einander Liebe zu zeigen, besser kennenzulernen, zu öffnen, zu sagen, hier drückt der Schuh, hier ist es schwierig für mich, bete für mich. Oder sich einfach miteinander zu freuen. Nehmt euch immer wieder Zeit, gemeinsam Mittag zu essen oder auch den Sonntag zu verbringen. Aber nicht nur sonntags, auch unter der Woche, sei es in Small Groups, Hauskreisen oder auch in einer Zweierschaft oder Dreierschaft, wirklich Zeit miteinander zu verbringen mit Jesus im Wort Gottes und zu sagen, okay, wie wende ich das an im Leben, im Alltag? Wie kann ich das konkret leben, das, was Jesus Christus uns sagt in der Bibel? Oder das andere natürlich, um so eine tiefere Liebe, Herzlichkeit, Beziehungen einfach zu intensivieren, hervorzubringen, auch miteinander offen und ehrlich zu sein, sich zu öffnen. Das ist die Voraussetzung für eine Gemeinschaft, die tiefer geht. Und natürlich machst du und ich, wir machen uns natürlich verwundbar, wenn wir uns öffnen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, in Liebe miteinander tiefer zu gehen. Und was dann ganz arg wichtig ist in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du und ich, wenn wir auch manche Dinge erfahren, die nicht immer nur so einfach und so schön sind, dass wir dann auch manchmal unseren Mund verschließen und es nicht anderen Leuten weitersagen, sondern dass wir es Jesus sagen. Dass wir immer wieder zu Jesus rennen und sagen, er oder sie braucht hier Hilfe. Wenn wir anfangen, dann hintenrum zu sprechen, zu lästern, das ist Gift für die Gemeinde und die Gemeinschaft. Aber es ist großartig, wenn du und ich uns öffnen können und sagen können, weißt du was, das fällt mir wirklich schwer. Kannst du mich hier unterstützen? Kannst du mich ermutigen? Kannst du für mich beten? Und das andere ist natürlich, wie so eine Gemeinde, Gemeinschaft, Beziehungen tiefer werden und auch ein Stück weit mehr Hoffnung hineinkommt, ist, auch wenn wir uns immer wieder auch unter der Woche Zeit nehmen, uns einfach zu treffen, was gemeinsam zu tun, einander zu helfen. Und das ist das, was die Christen in Thessalonich gemacht haben. Und es ist erstaunlich, wenn man das so lebt, den Glauben so lebendig in Gemeinschaft mit anderen zu leben, da kommt auch eine Freude, eine Zuversicht, eine Hoffnung ganz automatisch, die einfach wächst, die stärker wird, weil Jesus Christus hat nicht vorgehabt, dass du und ich alleine den Glauben leben, sondern wirklich in einer lebendigen Gemeinschaft. Und ich freue mich, ich finde es auch ganz großartig, auch Pastor Sam und der Timon und der Tim, wir freuen uns sehr, wie das in ganz wunderbarer Weise von vielen von euch gelebt wird. Ich glaube, das ist in der Gnade Gottes wirklich eine Stärke von der Gospel Church und ich möchte euch einfach anspornen, macht so weiter. Das ist grandios, das zu sehen, wie viele von euch eben in den Beziehungen tiefer gehen. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt im Vers 18, der Satan hat uns gehindert. Ich lese nochmals den Vers 18, da heißt es, wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal. Wie gesagt, Paulus, Timotheus, Silas mussten fliehen und sie haben sich aber so sehr nach den Menschen in der Gemeinde in Thessalonich gesehnt. Und dann heißt es, wir waren wirklich entschlossen, zu euch zu kommen. Wir wollten zu euch kommen, weil wir euch so vermisst haben. Ihr seid uns wirklich so ans Herzen gewachsen und Paulus sagt sogar, ich habe es mehr als einmal versucht. Ich hatte wirklich vor zu kommen. Und ich denke, wenn wir da innehalten, müssen wir sagen, es ist gut zu planen in deinem Leben. Es ist gut, aktiv zu sein, aber auch demütig anzuerkennen, dass du und ich dein und mein Leben nicht so im Griff haben, wie wir es gerne hätten oder uns manchmal sogar auch denken. Es ist gut, aktiv zu sein und zu planen. Trotzdem haben wir das Leben nicht so im Griff. Und ich weiß, es gibt viele hier in Deutschland, auch in München, teilweise auch unter Christen, auch in Kirchen, Menschen, die denken, ach, so richtig wirklich gibt es den Teufel, den Satan eigentlich nicht. Der spielt doch im Grunde genommen keine so wirkliche Rolle. Und das ist interessant hier zu lesen. Wie gesagt, Paulus wollte so gerne zu den Christen nach Thessalonich kommen. Er hat sie vermisst, er hat sie geliebt. Und dann schreibt er, ich war entschlossen, ich habe es mehrmals versucht. Und er schreibt glatt die Worte hier, doch der Satan hat uns daran gehindert. Das heißt, der Paulus, der Jesus Christus wirklich geliebt hat, Paulus wusste, er hat ihn ja erlebt, dass Jesus Christus auferstanden war von den Toten. Paulus hat verstanden, jawohl, Es gibt diesen Gegenspieler Gottes. Gott ist perfekte, vollkommene Liebe. Es gibt leider aber auch den Gegenspieler. Und das ist der Satan bzw. der Teufel. Und die Bibel macht es immer wieder eindrücklich klar. Der Satan, der Teufel, der ist real. Er ist auch aktiv hier in dieser Welt. Und er hat auch Macht. Und der Teufel ist darauf aus, zu stören und zu zerstören und zu lügen und zu betrügen und zu blenden. Das ist real, aber die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus kräftiger und mächtiger ist und dass Jesus Christus in seinem Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung im Grunde genommen den Teufel schon besiegt hat. Was wir erleben, sind die letzten Rückzugsgefechte, die der Teufel noch kämpfen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild schon mal gesehen habt, wenn zum Beispiel bei einer Henne, wenn die der Kopf abgeschlagen wird, dann ist sie im Grunde genommen tot, aber sie kann immer noch mit dem Körper eine Zeit lang zappeln. Und das ist im Grunde genommen, Jesus Christus hat am Kreuz in seiner Auferstehung bereits den Sieg errungen, aber dieser Kerl, der Satan, der Drache, der zappelt noch so ein bisschen. Aber es kann ganz schön heftig teilweise sein, aber sein Ende ist bereits besiegelt. Und eine Stelle, wenn wir in den zweiten Thessalonicher Brief gehen, also an die gleiche Gemeinde, die Christen Thessalonich, da kommt es ganz toll zum Ausdruck. Ich lese euch mal im Kapitel 2, das überschrieben mit dem großen Verführer, da lese ich mal im Kapitel 2 den Vers 8. Da heißt es, dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten und hinter dem Gesetzlosen steht der Satan, wird uns später gesagt im Text. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten und in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten und in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Das drückt etwas aus von dem, ja, Satan ist real mit seiner Macht, er stört und zerstört, aber schaut euch an, wie viel größer und herrlicher und mächtiger Jesus Christus ist. Hier heißt es, mit dem Hauch seines Mundes wird er ihn zerstören. Mit dem Hauch seines Mundes. Und ich weiß nicht ganz genau, was er damit ausdrücken will, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, wenn Jesus kommt, macht einfach, und der Gesetzlose, der Teufel, der Satan ist zerstört und er ist weg. Und das ist auch das, was den Christen in Thessalonich unter anderem so eine Hoffnung und eine Zuversicht gegeben hat. Wenn du persönlich an Jesus Christus glaubst und Jesus Christus nachfolgst, wirklich nachfolgst, dann kannst du ganz, ganz gewiss und zuversichtlich sein, du bist A, auf der Seite des ewigen Siegers, und B, niemand und nichts wird dich aus der Hand von Jesus Christus reißen können. Er geht seinen Weg mit dir und ganz am Ende der Zeit oder deines Lebens, er wird dich auch zu sich nach Hause nehmen. Und das ist der Kern, warum diese Christen Thessalonich so eine Hoffnung gehabt haben und auch in mancherlei schwierigen Umständen mit so viel Liebe und Herzlichkeit ihre Beziehungen leben konnten. Und was dann spannend ist, ist, weil da kann man sich ja fragen, wenn es heißt, doch der Satan hat ihn oder uns daran gehindert, wie ist es denn bei mir und bei dir im Alltag? Weil wir erleben das ja auch immer wieder, aber etwas, was gut ist zu wissen, ist, der Teufel kann nur Dinge tun, die Gott letzten Endes ihm erlaubt hat. Das heißt, es ist nicht so, dass der Teufel irgendwelche Dinge tut und Gott denkt, Hilfe, was ist jetzt passiert? Jetzt muss ich hier ganz schnell das und jenes richten. Sondern der Teufel, da sieht man auch schon wieder, wie viel schwächer er ist als Gott selber. Er kann nur gewisse Dinge tun, wenn sie aus irgendeinem Grund von Gott erlaubt wurden. Aber weiter kann er nicht gehen. Ich lese mal aus Hiob Kapitel 1, die Verse 6 bis 12, wo das zum Ausdruck kommt. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan, oder man kann sagen der Teufel unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Also der Teufel, Satan, sagt, kein Wunder, dass er dich liebt und dir nachfolgt. Es geht ihm doch super. Ist doch klar, wenn man reich ist und einem super geht, dann kann man gerne Gott nachfolgen. Und dann sagt der Satan, aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt, er wird dir ins Angesicht absagen. Er sagt, wenn du ihm das wegnehmen wirst, wenn es ihm nicht mehr so gut gehen wird, dann wird er dich verleugnen bzw. ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Das heißt, Gott hat gesagt, okay, wir machen den Test, du kannst den Hiob testen, kannst ihm alles nehmen, aber nimm ihm nicht sein Leben. Das heißt, der Teufel kann gewisse Dinge tun, aber er kann nicht alles machen. Er kann nicht machen, dass der Hiob stirbt. Wir sehen am Ende des Buches, dass in der Gnade Gottes Hiob wirklich treu zu Gott gestanden ist und am Schluss bekommt er sogar noch mehr, als er am Anfang hatte. Aber was hier toll zum Ausdruck kommt, ist, du und ich müssen nicht die Angst haben, dass plötzlich der Gegenspieler Gottes Dinge macht, wo Gott praktisch hilflos dasteht und denkt, was ist denn jetzt passiert hier? Ich habe vorhin gesagt, du und ich haben das Leben nicht so im Griff, aber wer das Leben wirklich im Griff hat, wenn du Jesus nachfolgst, ist Jesus Christus. Wir sehen das im Römerbrief ganz toll in einer bekannten Passage im Kapitel 8. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, also die eine Beziehung mit Jesus Christus haben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ich weiß, das ist manchmal schwer zu glauben, warum. Es gibt Dinge, die du und ich uns nicht aussuchen würden in unserem eigenen Leben. Dinge, die hineinkommen. Aber hier steht tatsächlich, auch im Griechischen, auch im Urtext, wenn man sich das anschaut, da steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nicht nur manche Dinge, sondern da steht im Griechischen alle Dinge. Und das heißt, Jesus Christus hat dein und mein Leben wirklich im Griff. Und er erlaubt manche Dinge, die uns nicht gefallen, aber zum einen testet er dich und mich und zum anderen benutzt er oft auch diese Dinge, um ein ganz großartiges Werk in dir und mir zu tun. Und das ist auch das, was man bei den Christen Thessalonich gesehen hat. Inmitten von manchen schwierigen Dingen, auch Verfolgung, sind sie so gewachsen, a, in ihrer Liebe zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus, aber auch zueinander. Und das hat wiederum ihre Hoffnung bestärkt und das führt uns dann zum dritten und letzten Hauptpunkt. Ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Da heißt es denn im Vers 19, wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht gerade ihr es. Ja, ihr seid unser Stolz und unsere Freude. So diese Frage von Paulus, wer ist denn der Siegeskranz, auf den sie stolz sein können? Und hier wird geantwortet, natürlich sind es unter anderem die Christen in Thessalonich. Warum? Diese Christen, die haben Jesus geliebt, sie sind gewachsen im Glauben und sie sind auch beständig gewesen im Glauben. Und Paulus sagt, ihr seid unser Siegeskranz. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Und ich möchte dich einfach einladen, mal zu überlegen, zu fragen, auf was bist du denn so richtig stolz in deinem Leben? Wenn du mal überlegst, okay, jetzt so das Big Picture, auf was bin ich wirklich stolz? Wo habe ich richtig investiert? Was habe ich gut gemacht in meinem Leben? Auch im Hinblick auf irgendwas, das Ende des Lebens, auch mal vor Gott, vor Jesus zu stehen. Worauf bin ich wirklich im guten Sinne stolz und sage, jawohl, das habe ich richtig gemacht. Die richtige Priorität, der richtige Fokus. Ich weiß nicht, ist es deine Arbeit oder ist es ein Kunstwerk oder ist es dein Garten? Und das sind alles gute Dinge. Wir sollen die Arbeit ja zur Ehre Gottes tun. Wir wollen und sollen sie auch mit Exzellenz machen. Aber ich denke, was hier rauskommt im Text ist, wie viel großartiger ist es, wenn dein Siegeskranz letzten Endes Menschen sind, wenn du in Beziehungen investiert hast. Wenn du wirklich sagen kannst, jawohl, Herr Jesus Christus, ich habe die Arbeit gut gemacht und meinen Garten gut gepflegt und so weiter, aber was mir noch wichtiger war, ich habe ganz bewusst mir überlegt, in welche Menschen möchte ich mich hinein investieren, mit meiner Zeit, mit meinen Gaben und natürlich mit dem Wort Gottes. Und so möchte ich euch Mut machen, wir wollen, so Gott es schenkt, im Herbst, im kommenden Schuljahr, vielleicht klein, aber trotzdem anfangen, auch etwas zu machen, wo wir auch etwas tun für unsere Jugendliche, aber auch die Jugendlichen, die so zahlreich hier in Grünwald und München sind, dass wir auch unter den Jugendlichen eine christliche Arbeit aufbauen. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du sagst, jawohl, da möchte ich mich hinein investieren, da möchte ich mir Zeit nehmen. Das soll irgendwann mal unter anderem mein Siegeskranz sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass ich sagen kann, großartig, da sind ein paar Jugendliche, die sind zum Glauben an Jesus gekommen und für sie ist Jesus Christus wirklich der Wichtigste geworden. Die haben verstanden, Jesus Christus ist lebendiger Gott. Oder vielleicht ist es im Bereich der Musik und des Lobpreis zu sagen, jawohl, ich möchte ganz bewusst unter den Musikern und Sängern, ich möchte mich da hinein investieren, dass wir hier Musik so machen, dass es nicht irgendwie eine Show ist, sondern dass wirklich klar ist, hier steht Gott im Mittelpunkt, ihn wollen wir groß machen. Oder vielleicht ist es einfach ganz normal in der Gemeinschaft, dass du sagst, hier gibt es ein paar, die sind ein bisschen ruhiger und zurückhaltender, ich lade die immer mal wieder zu mir nach Hause ein oder in den Hauskreis oder was es auch sein mag, in Beziehungen, in Menschen zu investieren. Das ist doch genau das, was Jesus Christus, wenn du ihn erlebt hast oder vielleicht noch erleben wirst, das ist genau das, was Gott tut, dass er in dich und mich investieren will mit seiner Liebe, mit seiner Zeit. Wenn du dir überlegst, wie viel Zeit nimmt Jesus sich für dich und für mich und wie viel Liebe hat er dir und mir schon geschenkt, und dann ist es doch im Prinzip so etwas ganz Natürliches zu sagen, jawohl, ich will dieses Kunstwerk schön machen und die Arbeit gut machen, aber noch wichtiger ist mir, solche Beziehungen zu entwickeln, denen Jesus Christus verherrlicht wird und wo eine ganz, ganz tiefe Liebe und Freundschaft entsteht. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte aus dem Thessalonicherbrief und wir wünschen uns das auch noch in zunehmendem Maße, Herr Jesus Christus, dass wir wirklich verstehen, wir sind Familie Gottes. Du hast uns ganz bewusst zusammengestellt. Ich bitte dich, schenk uns auch den Blick auf diejenigen, die vielleicht ruhiger sind, vielleicht schüchterner. Hilf uns auf eine gute Art und Weise aufeinander zuzugehen. Vater, danke, dass das von so vielen schon so toll praktiziert wird. Eine ganz, ganz herzliche Liebe. Herr Jesus Christus, das ist ein Geschenk von dir hier bei Gospel Church. Und ich möchte dich bitten, dass es noch weiter wachsen darf zu unserer Freude, aber auch zu deiner Ehre. Schenk uns nachher, auch nach dem Gottesdienst, ein wirklich tolles Sommerfest, eine gute Gemeinschaft zusammen. Herr Jesus, danke, dass du uns zuerst geliebt hast und dass wir dich, aber auch einander und auch neue Menschen wirklich in deiner Kraft lieben können und dürfen. Amen.